Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah azza wa jall in die Irre geleitet wird, er ist irre geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leiten kann. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer gesegneten Sitzung macht, in der die Engel anwesend sind, dass er sie zu einer Sitzung macht, bei der Allah subhanahu wa ta'ala am Ende unsere Sünden vergeben werden. Denn letztendlich sollte es uns immer wieder nur darum gehen, letztendlich, dass Allah mit uns zufrieden ist, egal auch wie auch immer wir, welchen Weg auch immer wir zu seiner Zufriedenheit wählen. Und heute, inshallah ta'ala, haben wir uns versammelt, damit wir ein neues Thema miteinander beginnen. Und zwar geht es um Fiqh al-Siyam. Das ist passend, da wir uns gerade im Monat Ramadan befinden. Der Monat, in dem Allah Azza wa Jal den Koran al-Karim herabgesandt hat. Der Monat, in dem Allah subhanahu wa ta'ala das Fasten zur Pflicht gemacht hat. Mit dem Ziel, dass wir die Gottesfurcht erlangen, al-Taqwa. Und dafür möchten wir uns inshallah ta'ala orientieren und ein Buch durchgehen, und zwar Fiqh al-Siyam. Fiqh al-Siyam, das Buch ist das vierte Band von der Fiqh-Reihe, die in den letzten Jahr ungefähr erschienen ist, im letzten ganzen Jahr erschienen ist. Und dieses Buch basiert, liebe Geschwister, auf einer Erläuterung zu einem Text, der heißt Zad al-Mustaqna', und die Erläuterung dazu wurde von einem großen Gelehrten gemacht, mündlich, vom Gelehrten Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti, hafizahullah, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahren und segnen und ihn noch lange für unsere Umma bewahren. Und diese mündliche Erklärung, diese mündliche Erläuterung, sie wurde aufgeschrieben bzw. inhaltlich übertragen, und das ist das Buch. Das heißt also, wir finden im Buch das, was der Gelehrte gesagt hat, allerdings natürlich übersetzt und anders, teilweise anders formuliert, und aber im Grunde genommen in der gleichen Reihenfolge. Normalerweise die gleichen Reihenfolge. Das heißt, wenn eine Person zum Beispiel den Text Zad al-Mustaqna', das ist ein Hanbalitischer Text, ihn beiseite legen würde, er würde sehen, dass die Reihenfolge der Themen die gleiche Reihenfolge ist wie auch im Buch. Und wir haben uns vorgenommen, inshallah ta'ala, dass wir dieses Buch, wenn Allah erlaubt, dass wir das durchgehen in diesem Ramadan, inshallah ta'ala, das ist unser Ziel, das ist eines unserer Ziele, und schauen wir mal, wie viele Seiten wir pro Tag machen. Wir möchten dieses Buch lesen, gemeinsam lesen, beziehungsweise gemeinsam zuhören, und dann an der einen oder anderen Stelle werde ich, inshallah ta'ala, noch ein paar zusätzliche Informationen geben, ein paar zusätzliche Dinge erläutern, die vielleicht hier und da nicht klar sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben, dass wir diese Sache für ihn alleine machen. Und wir beginnen, inshallah ta'ala, bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den Erfolg dazu verleiht. Das erste Kapitel ist eine Einführung. Und der erste Abschnitt geht um die sprachliche Bedeutung des Wortes Siyam. Und wenn wir jetzt im Laufe des Unterrichtes die Begriffe Siyam oder Saum oder Fasten verwenden, dann meinen wir damit immer das Gleiche. Das Wort Fasten ist jetzt hier definiert als ein Synonym für das Wort Siyam und für das Wort Saum. Siyam und Saum im Arabischen bedeutet beides das Gleiche. Es geht um das Fasten. Fasten heißt auf Arabisch Siyam oder Saum und bedeutet sprachlich das Innehalten. Man nimmt also von einer Sache Abstand und hält sich davon oder davor zurück. Und zu Maria, alayha salam, der Mutter von Jesus, alayhi salam, wurde gesagt, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. In dieser Aya, wie ihr hören konntet, kommt das Wort Saum vor, نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. Auf Deutsch übersetzt heißt diese Ayah, das ist Ayah 26 aus Surat Maryam. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag, ich habe dem Al-Abama Fasten gelobt. Und hier sehen wir, dass das Wort Fasten im Arabischen das Wort Saum ist. Und das ist die, wie gesagt, die sprachliche Bedeutung dieses Wortes. Und wir müssen immer klar unterscheiden zwischen der sprachlichen Bedeutung und zwischen der religiösen Bedeutung. Die religiöse Bedeutung ist hier in diesem Fall nicht genau das Gleiche, sondern eben ein Teil dieser sprachlichen Bedeutung. Der Hintergrund, den kennen wir, das ist derjenige, dass Maryam a.s. Schwanger geworden ist, ohne dass sie verheiratet gewesen ist. Und das ist natürlich, kann ein Grund zu einem schweren Vorwurf sein und ist auch ein starker Hinweis darauf. Aber bei Maryam a.s. war es eben so, dass sie schwanger wurde, weil Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass sie schwanger wird, ohne dass sie irgendeinen Mann berührt hätte. Und damit natürlich sie dieses Kind gebärt und damit sie nicht gesehen wird von den Leuten, hat sie sich zurückgezogen in die Wüste, damit die Leute natürlich nicht sehen, dass sie schwanger ist. Denn das ist eine Sache, die kann man verdecken. Die ersten paar Monate kann man das geheim halten, aber irgendwann mal kommt eine Zeit, wo man das nicht mehr geheim halten kann. Und deswegen sollte sie in die Wüste gehen und dort bleiben. Und wenn jemand sie fragen sollte, warum machst du das? Dann soll sie sagen, ich habe Allah versprochen zu fasten. Und jetzt, was ist der Zusammenhang? Was bringt es, dass sie fastet in der Wüste? Was hält sie dann davon ab? Ganz einfach, die Art zu fasten war eine andere Art zu fasten, als die Art, die wir heutzutage machen. Und deswegen sollen wir daraus lernen, dass das Wort Saum einfach nur bedeutet, innehalten, sich vor einer Sache zurückziehen, vor einer Sache Abstand nehmen. Definition von Siyam. Saum bedeutet gesetzlich, dass sich eine bestimmte Person von bestimmten Dingen mit einer bestimmten Absicht fernhält. Und manche Gelehrte fügen noch hinzu, in einer bestimmten Zeit. Saum bedeutet, dass sich eine bestimmte Person von bestimmten Dingen mit einer bestimmten Absicht zu einer bestimmten Zeit fernhält. Und das gilt es jetzt im Laufe dieses Abschnittes zu verstehen. Mit einer bestimmten Person ist eine Person gemeint, die Mukallaf ist. Und das Wort Mukallaf sollte sich jeder Scharia-Student einprägen, denn das ist ein Begriff, der im Fiqh immer wieder vorkommt und das sollte zum Alltagsvokabular werden. Mukallaf ist einfach eine Zusammensetzung aus zwei. Eine Person, die Mukallaf ist, ist eine Person, die zur Verantwortung gezogen werden kann. Und damit sind konkret zwei Eigenschaften in diesem Menschen gemeint. Erstens einmal, er ist alt genug, das heißt, er ist baligh. Und zweitens, das heißt, er ist islamisch erwachsen. Und zweitens, dass er geistig gesund ist. Wenn diese beiden Eigenschaften erfüllt sind, dann ist ein Mensch Mukallaf. Ihr seht, es hat nichts zu tun damit, ob er Muslim ist oder nicht, sondern sobald eine Person diese beiden Eigenschaften erfüllt hat, dann gilt er als Mukallaf. Und sprachlich gesehen, im Deutschen könnte man das übersetzen mit zurechnungsfähig. Denn aber da muss man aufpassen, denn Juristen gibt es Fachwörter, die manchmal übereinstimmen, manchmal nicht. Unter bestimmten Dingen, wir haben gesagt, die Definition bedeutet, dass eine bestimmte Person, die haben wir jetzt verstanden, wer das ist, sich von bestimmten Dingen fernhält. Unter bestimmten Dingen verstehen wir solche, die die Gültigkeit des Fastens beeinträchtigen. Dazu gehören das Essen, das Trinken, der Geschlechtsverkehr und anderes. Und anderes, weil das wird dann an entsprechender Stelle erläutert. Deswegen, und wenn wir jetzt hier das alles erläutern würden, dann würden wir den Rahmen sprengen, was dieses Kapitel Definition angeht. Dazu gehört auch alles, was zum Geschlechtsverkehr führt und jede Form von Frevel, Fusuq. Fusuq bedeutet ursprünglich, oder das ist der Plural der stammt ursprünglich vom Verb Fasaqa. Fasaqa bedeutet freveln, aber eigentlich bedeutet es hinaustreten. Hinaustreten. Und gemeint ist, dass man Allah gegenüber nicht gehorsam ist. Man befindet sich nicht mehr im Feld der Gehorsamkeit, sondern man ist aus diesem Feld ausgetreten. Wenn man ganz austritt, ist es Kufr. Wenn man teilweise austritt, ist es eben, nennt man das Fusuq. Unter einer bestimmten Absicht verstehen wir, dass man dieses Siyam als Pflicht-Siyam machen kann oder als freiwilliges. Erst einmal, die Absicht ist ein großes Thema für sich, denn durch die Absicht, unterscheidet man zwischen einer Ibadah und einer Ada. Eine Ibadah ist ein Gottesdienst. Eine Ada ist eben kein Gottesdienst, sondern ist irgendetwas, was du natürlicherweise machst, aber nicht in Form eines Gottesdienstes. Beispiel, nicht zu essen, nicht zu trinken. Du kannst nicht essen, nicht trinken, weil von morgens bis abends, weil du eben einen Rekord aufstellen möchtest. Aber du kannst es auch machen, weil du willst, dass Allah mit dir zufrieden ist. Im zweiten Fall ist es eine Ibadah. Im ersten Fall nennt man das eine Ada, wortwörtlich Gewohnheit. Gemeint ist, dass es keine Ibadah ist. Das heißt also, die Absicht ist wichtig. Und deswegen, wenn eine Person theoretisch einschlafen würde vor dem Sonnenuntergang und aufwachen würde zur Fajr-Zeit im Ramadan, dann sein Fasten ist nicht gültig. Warum? Weil er hat keine Absicht gefasst zu fasten. Er muss seine Absicht fassen zu fasten. Aber dazu später mehr. Das heißt, die Absicht haben wir, um zu unterscheiden zwischen Ada und Ibadah. Aber die Absicht haben wir auch, um zu unterscheiden zwischen einem, wenn wir schon fasten, zwischen einem Pflichtfasten und einem freiwilligen Fasten. Und dann noch einmal können wir unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Pflichtfasten und wir können nochmal unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von freiwilligen Fasten. Deswegen, das ist sehr wichtig, das Thema der Absicht, und daran erkennen wir, warum ein Drittel des Iman oder ein Drittel der Taten des Menschen die Taten des Herzens sind. Denn sie sind neben den Taten, die man mit seiner Zunge begeht, das heißt die Aussagen, die man trifft, und neben den Taten, die man mit seinen Körperteilen macht, mit seinen Händen, seinen Füßen, seinen Augen und so weiter, sind sie ein Bestandteil, die Taten des Herzens, Bestandteil des Iman. Und machen ein Drittel der Taten aus. Deswegen sagen manche Gelehrte über den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu bin niyat wa innama li kulli imrin ma nawa. Der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass alle Taten werden mit Absichten verrichtet und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Dieser Hadith, manche Gelehrte sagen, ist ein Drittel des Islam. Ein Drittel des Islam, weil alle deine Taten hängen von deiner Absicht letztendlich ab. Wir haben also gesagt, unter einer bestimmten Absicht verstehen wir, dass man dieses Siyam als Pflicht-Siyam machen kann oder auch als freiwilliges. Deswegen, wenn eine Person, da kommen wir später dazu, Yawm al-Shak, am zweifelhaften Tag, fastet und sagt, ja, ich faste mal, weil es könnte sein, dass Ramadan ist, denn sein Fasten gilt nicht als Ramadan-Fasten. Im Gegenteil, er hat sogar Allah und seinen Gesandten sich widersetzt und eine Sünde sogar begangen, weil der Prophet das verboten hat. Das alles wegen der Absicht. Aber wenn er am gleichen Tag fastet, weil es zufälligerweise ein Donnerstag gewesen ist und weil er immer donnerstags fastet, dann war es erlaubt und eine Ibadah für Allah subhanahu wa ta'ala. Also die Absicht ist eine sehr entscheidende Sache. Genauso bei der Zakat. Du zahlst Zakat. Du kannst nicht sagen, ich zahle Zakat und danach du gibst Geld her und nachher sagst du im Nachhinein, ich habe das als Zakat gemeint. Die Absicht musst du schon vorher gehabt haben, bevor du die Zakat entrichtest. Aber mehr dazu an entsprechender Stelle. Handelt es sich um einen Pflicht-Siyam, dann ist zu fragen, worum es genau geht. Handelt es sich um das Fasten in Ramadan? Oder handelt es sich um eine Sühneleistung für Mord? Oder handelt es sich um die Sühneleistung für Zihar? Das wird an entsprechender Stelle erläutert. Oder handelt es sich um Sühneleistung aufgrund von Geschlechtsverkehr im Ramadan? Oder handelt es sich um ein Nadr, ein Fasten, das man sich also selbst auferlegt hat? Das sind alles verschiedene Arten vom Pflichtfasten. Wie willst du das eine vom anderen unterscheiden? Die einzige Möglichkeit ist die Absicht. Beim freiwilligen Siyam ist zu beachten, ob es sich um das Fasten von Ashura, Arafa, an einem Montag oder Donnerstag oder anderes handelt. Die Absicht bestimmt auch, ob es sich beim Innehalten um religiöse Beweggründe handelt oder nicht. Das ist, was wir gesagt haben, Unterscheidung zwischen einer Ibadah und einer Ada. Das sind alles nützliche Informationen, die gelten nicht nur für das Siyam, gelten auch für das Salah und andere Ibadat. Es kann sein, dass man aus medizinischen Gründen nichts isst und trinkt. Die Gesetzlichkeit und das Urteil. Wir reden jetzt hier natürlich vom Fasten im Ramadan. Ramadan, sprachlich gesehen, kommt vom Wort Ramda und bedeutet auf Arabisch starke Hitze. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Siyam, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Und Allah Azza wa Jal hat uns in dieser Ayah klar und deutlich gemacht, warum wir zu fasten haben und was das eigentliche Ziel ist am Fasten. Und deswegen sagen die Gelehrten, die eine Person, die Ramadan durchgefastet hat und sich nach Ramadan verbessert hat, dessen Iman gestärkt worden ist, ist nicht wie eine Person, die nach Ramadan genauso ist wie vorher. Weil bei der einen hat das Fasten gefruchtet und bei der anderen hat das Fasten nicht oder wenig gefruchtet. Sagen wir nicht, weil Alhamdulillah hat sein Iman aufrecht erhalten. Ist ja nicht so, dass er schlechter geworden ist. Aber die Ayah beinhaltet eine interessante Information auch. Allah sagte, genauso wie es denjenigen vorgeschrieben war, die vor euch war. Das heißt, den Juden und Christen und allen Menschen vor den Muslimen war das Fasten auch vorgeschrieben, wie wir es aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam wissen. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ. Der Unterschied zwischen eurem Siyam und dem Siyam derjenigen, die vor euch waren, gemeint ist das Volk der Schrift, ist die Mahlzeit von Sahur. Sahar ist die Zeit und Sahur ist die Mahlzeit. Und Suhur ist der Vorgang, den Sahur einzunehmen. Daran erkennen wir, dass heutzutage das Volk der Schrift einiges verändert hat an ihrer Religion. Und dass es nicht mehr so ist, wie es früher war, denn heutzutage sie fasten teilweise immer noch, aber auf eine andere Art und Weise und sie halten Abstinenz vor anderen Dingen, die teilweise vorgegeben werden von der Kirche jährlich. Möge Allah uns bewahren vor jeglicher Art von Bid'ah. Und das Ergebnis davon ist, dass sie heutzutage nicht mehr so fasten, wie Isa alayhi salatu wassalam, Jesus es ihnen vorgegeben hat. Beim Sahur handelt es sich um eine Mahlzeit, die man vor Fastenbeginn einnimmt. Dies war der einzige Unterschied, ansonsten mussten sie genauso wie wir fasten, doch sie sind in ihrem Glauben in die Irre geleitet worden. Allah subhanahu wa ta'ala bekräftigt die Pflicht des Fastens noch einmal und sagt: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Wer also von euch in diesem Monat sesshaft ist, gemeint ist also anwesend ist, das heißt nicht auf der Reise ist, der soll ihn fasten. Surat al-Baqarah, Vers 185. Und so hat Allah Azza wa Jal es den gläubigen Menschen zur Pflicht gemacht, wie wir noch sehen werden, zu fasten ab der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das klar und deutlich auch gemacht und auch gesagt. Und deswegen, das, was über manche Sahaba radiallahu ta'ala anhu überliefert worden ist, dass sie bis zum Fajr, bis nach Fajr, teilweise bis nach dem Salat al-Fajr noch gegessen haben, bis zum Isfar, bis es langsam schon hell wurde, ist Shadh. Shadh heißt, es ist eine Ansicht, die so schwach ist, dass sie nur erwähnt wird, dass man weiß, dass es diese Ansicht gibt, aber die Gelehrten handeln überhaupt nicht danach. Und genauso schwach ist es, die Ansicht, dass manche Leute sagen, man dürfe noch während des Adhan von Salat al-Fajr noch sein Trinken zu Ende trinken. Also manche Leute sagen, du darfst, wenn du dein Glas in der Hand hast, dein Trinken noch zu Ende trinken, wenn der Adhan ertönt. Und es gibt dazu einen Hadith, der darauf hinweist, aber erstens einmal ist die Überlieferungskette diesbezüglich umstritten. Und zweitens widerspricht sie den klaren Aussagen Allahs im Koran und den klaren Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der es heißt, dass man nur bis zum Fajr essen und trinken darf, das heißt bis der Muadhin beginnt, also bis zum Anfang der Zeit. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz klar und deutlich: Bilal, macht den Adhan bei Nacht. فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّي مَكْتُومٍ. So esst und trinkt, bis Ibn Maktum den Adhan ausruft. Und das ist ganz klar. Das heißt, sobald die Leute gehört haben, dass Ibn Maktum den Adhan ausruft, mussten sie innehalten. Weil das ist ganz normal. Das versteht man aus diesem Hadith. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und deswegen kann dieser andere Hadith niemals diesem Hadith standhalten. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim: ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Oder حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Das heißt also, wir dürfen dann essen und trinken, bis der weiße Faden vom schwarzen Faden ersichtlich wird. Das heißt also, ein anderer Ausdruck dafür, bis die Morgendämmerung beginnt. Und wenn die Morgendämmerung beginnt, ist die Ayah ganz klar. Die Ayah ist mutawatira, logischerweise. Bedeutet ganz klar, dass man nicht mehr essen darf und nicht trinken darf, sobald die Morgendämmerung beginnt. Und wenn jemand etwas anderes sagt, dann sollte man wissen, dass kein Muslim dazu verpflichtet ist, danach zu handeln. Auch wenn du hörst, dass manche Leute sagen, man dürfe noch sein Trinken zu Ende trinken, und noch schlimmer ist, manche sagen, man darf auch sein Essen dann zu Ende essen. Wenn man das hört, dann soll man nicht darunter verstehen, dass man es umsetzen muss. Zur Gottesfurcht und zur Taqwa gehört es, dass man auf Nummer sicher geht. Und dass man nicht nur bis zum letzten Augenblick isst und trinkt, sondern sogar noch ein paar Minuten vorher aufhört, um auf Nummer sicher zu sein. Und wenn jemand das trotzdem macht, dann wird er Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Tat begegnen und sich rechtfertigen müssen. Der Siyam im Ramadan, und das ist das Urteil über das Fasten im Ramadan, ist unter Übereinkunft der Gelehrten Fard. Unter Übereinkunft heißt, alle Mujtahid-Gelehrte dieses Faches sind sich darüber einig, dass das Fasten Fard ist. Und deswegen, wenn wir so etwas hören, sollten, wie man sagt, die Alarmglocken läuten, weil das bedeutet, kein Muslim darf dieser Sache widersprechen. Weil wenn ein Muslim einer Sache widerspricht, über die sich alle Gelehrte einig sind, alle Gelehrten einig sind, dann ist er auf einem ganz gefährlichen Weg und kurz davor, wenn nicht schon aus dem Islam sogar ausgetreten. Weil die Gelehrten, wann sind sie sich in allen Themen einig oder wann sind sie sich in einem Thema einig? Meistens dann, wenn es eine klare Ayah dazu gibt oder sogar mehrere Ayat gibt oder klaren Hadith gibt oder sogar mehrere Hadithe gibt. Das heißt, meistens die Übereinkünfte der Gelehrten, die Ijma' sind zurückzuführen auf einen klaren Text, deswegen sind sie sich ja alle einig. Die Wahrscheinlichkeit, dass es keine Ayah gibt und kein Hadith gibt in einem Thema und dass sie sich deswegen einig werden, ist gering. Das Siyam im Ramadan ist unter Übereinkunft Fard sogar ein Rücken, eine Säule. Und das bedeutet, liebe Geschwister, Pflichten sind nicht von, alle von der gleichen Art und nicht von gleicher Stufe. Es gibt Pflichten und es gibt Dinge, die auch Pflicht sind, aber die noch wichtiger sind als andere. Es gibt Pflichten und es gibt, und die Pflichten unter sich sind unterschiedlich stark zu bewerten. Eine Säule der Religion ist Pflicht, aber sie ist sicherlich verpflichtender als Dinge, die nicht Säule der Religion sind und so weiter und so fort. Es ist nicht nur Pflicht, sondern ein Rücken, eine Säule der Religion und sogar ein unabdingbarer Bestandteil der Religion. Das heißt, es ist ein Teil der Religion, der ohne nicht vorstellbar ist. Es sei denn, eine Person ist entschuldigt. Das Fasten ist ein Teil der Religion und kann nicht geleugnet werden. Wer es also leugnet, ist Kafir. Wer es leugnet, wer leugnet, dass das Fasten im Islam gesetzlich ist, die Art zu fasten, wie Allah es vorgeschrieben hat, oder sagt, das Fasten ist keine Pflicht, oder sagt, das Fasten war früher Pflicht, ist heute keine Pflicht mehr, oder alles, egal was seine Aussage hinläuft, seine Aussage ist klarer Kufr, und er muss Allah subhanahu wa ta'ala sich reuevoll zuwenden. Weil er leugnet dadurch viele Ayat, er leugnet dadurch Hadithe, er leugnet dadurch die Übereinkunft der Gelehrten. Die historische Entwicklung des Siyam. Das Siyam im Ramadan war für die Muslime nicht von Anfang an Pflicht, sondern erst im zweiten Jahr nach der Hijra, Auswanderung von Mekka nach Medina. Vorher war nur der Tag von Ashura, der 10. Tag des ersten Monats Muharram, Pflicht zu fasten. Danach wurde diese Pflicht durch die Pflicht im Ramadan zu fasten aufgehoben. Also, der Tag von Ashura ist im ersten Monat nach dem islamischen Kalender, und zwar im Monat Muharram. Und am 10. dieses Tages ist es Sunna zu fasten. Und früher war es sogar Pflicht nach manchen Gelehrten, das ist auch die richtigste Ansicht. Andere Gelehrte waren der Meinung, dass es Pflicht war, 3 Tage im Monat zu fasten, egal welche 3 Tage, die Ayyam al-Bid oder andere. Aber richtiger ist, dass das Fasten war im Ashura Pflicht, wie es authentisch überliefert worden ist bei Bukhari und bei Muslim. Und später, als dann Allah Azza wa Jal das Fasten im Ramadan Pflicht gemacht hat, wurde die Pflicht zu fasten im Ashura aufgehoben. Das heißt, wer fasten wollte, durfte fasten und wer nicht fasten wollte im Ashura, brauchte auch nicht mehr fasten. Das ähnlich wie auch mit der mit dem Vermächtnis. Also wenn eine Person Vermögen hinterlässt, war sie verpflichtet, einen Teil dieses Vermögens Leuten zu spenden und die Verwandten und andere. Aber später, als das Erbgesetz kam, hat Allah subhanahu wa ta'ala selbst bestimmt, wer wie viel vom Erbe bekommen muss. Und deswegen war es keine Pflicht mehr, dass man bestimmten Leuten etwas gibt. Sogar darf man nicht mehr seinen eigenen Erben etwas geben, weil Allah hat schon das bestimmt, wie viel man zu geben hat. Also auch da wurde das eine durch das andere aufgehoben. Ramadan zu fasten wurde im Jahr, in dem die große Schlacht von Badr stattgefunden hat, zur Pflicht. Daraus ergibt sich, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, insgesamt 9 Mal im Ramadan gefastet hat. Ebenso gab es eine Veränderung, die nicht nur die Tage des Fastens betraf, sondern auch den Zeitpunkt des Fastens. Das Siyam, so wie es am Anfang des Islam Pflicht war, sah folgendermaßen aus. Entweder begannen die Muslime ab der Fajr-Zeit mit dem Siyam oder sobald man nach dem Isha eingeschlafen war. Es gibt eine Thematik in Usul al-Fiqh, die bedeutet Nasch. Nasch bedeutet, dass ein Gesetz aufgehoben oder verändert wird. Und dieses Thema Nasch, da gibt es verschiedene Arten von Nasch. Es kann sein, dass ein Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala ersetzt wird durch ein Gesetz, das noch schwerer ist als das erste. Es kann aber auch sein, dass ein Gesetz ersetzt wird durch ein neues, das leichter ist als das erste. Und es kann auch sein, dass ein Gesetz ersetzt wird durch ein anderes, das genauso schwierig ist wie das erste. Ja? Das sind drei verschiedene Arten von Nasch. Und hier haben wir ein Beispiel davon. Und zwar handelt es sich hiervon, dass das Fasten erschwert worden ist und erleichtert worden ist. Warum wurde es erschwert? Es wurde erschwert in der Hinsicht, dass man nur einen Tag fasten brauchte. Jetzt muss man 29 oder 30 Tage fasten. Und es wurde erleichtert, was die Zeit täglich angeht. Wenn wir heutzutage fasten, wir fasten, wie wir gesagt haben, ab der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Aber die Leute früher, also bevor das Gesetz geändert worden ist, so seit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie mussten fasten, genauso wie wir, es sei denn, man war nach dem Isha-Gebet eingeschlafen. Sobald man nach dem Isha-Gebet eingeschlafen war, hat das Fasten für einen schon begonnen. Bist nach dem Isha eingenickt, 2-3 Minuten, dann beginnt für dich schon das Fasten. Und nicht erst zu der Morgendämmerung. Deswegen, das ist eine deutliche Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala, die deutlich im Koran steht. Wenn man also bis zum Fajr wach geblieben ist, durfte man auch die ganze Nacht lang seinen Bedürfnissen nachgehen. Falls man jedoch zwischenzeitlich einschlief, hatte die Siyam-Zeit bereits begonnen. Anlass hierfür war, dass ein Sahabi eingeschlafen war und dadurch seine Mahlzeit verpasste. Tagsüber arbeitete er auf seinem Feld. Am nächsten Tag fiel er vor lauter Erschöpfung mittags in Ohnmacht. Lesen wir um die Überlieferung direkt in deutscher Sprache. Al-Bara sagte, wenn man fasten wollte und eingeschlafen war, durfte man erst am kommenden Abend wieder etwas essen. Sirma ibn Qais al-Ansari ging zu seiner Frau und war am Fasten. Er sagte, hast du etwas zu essen da? Sie sagte, nein, aber ich kann dir etwas besorgen. So ging sie fort und ihn überkam der Schlaf. Als sie zurückkam, sagte sie, Du hast es verpasst. Noch vor dem Mittag fiel er in Ohnmacht, also aus Erschöpfung. Er pflegte tagsüber auf seinem Feld zu arbeiten. Hiernach erzählte er dies dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, woraufhin die Ayah, es ist euch erlaubt, euch in der Nacht des Fastens euren Frauen zu nähern, bis vom schwarzen Faden der Morgendämmerung offenbart wurde. Also ein Hinweis auf die Ayah in Surat al-Baqarah, wo Allah azza wa jall uns klar erlaubt zu essen, zu trinken, bis zur Morgendämmerung. Dieser Hadith ist Sahih Bukhari überliefert und der Wortlaut ist aus Abu Dawud. Das Fasten, liebe Geschwister, dahinter stecken viele verschiedene Weisheiten. Die Weisheiten zu ihnen, zu den wichtigsten gehört, dass man sich selbst in Bezug auf den Ikhlas trainiert. Stellt euch vor, dein Vater sagt zu dir, du sollst fasten und du fastest tatsächlich bis zum Sonnenuntergang. Wer kann das nachprüfen? Dein Vater kann niemals nachprüfen, ob du das gemacht hast. Wenn du wolltest, du könntest irgendwo in die Küche gehen, einen Schluck Wasser trinken und kein Mensch würde es merken. Außer an deinem Lügegesicht vielleicht. Aber normalerweise, du kannst dein Fasten brechen, sogar du musst nicht einmal die Absicht dazu gefasst haben. Ja? Aber wie gesagt, das Fasten ist ein Training für den Ikhlas. Niemand bekommt das mit, außer Allah Azza wa Jal. Und deswegen sagt er subhanahu wa ta'ala in einem Hadith Qudsi, كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهْ إِلَّا الصِّيَامِ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, alle Taten des Menschen, die verrichtet er im Grunde genommen für sich selbst. Außer, oder man könnte auch übersetzen, besonders, das Fasten ist eine Ausnahme, denn er macht es alleine für mich und ich bin derjenige, der ihn dafür entlohnen wird. Außerdem wird die Seele gereinigt, schlechte Charaktereigenschaften werden bekämpft und entfernt und der Körper wird entlastet, die Blutgefäße, in denen sich der Satan befindet, werden eingeengt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Hadith von Safiya radiallahu ta'ala anha in Sahih al-Bukhari, dass der Satan sich dort befindet, wo die Blutbahnen sind. Und deswegen haben daraus die Gelehrten abgeleitet, dass wenn man fastet, wissen wir, dass die Blutgefäße eingeengt werden. Und das ist eine Sache, wie man logisch nachvollziehen kann, warum der Shaitan weniger Einfluss hat auf den Menschen, wenn man am Fasten ist. Und Allah weiß am besten Bescheid, weil das gehört zu einem Ghaib. Wenn man isst und trinkt, erweitern sich die Blutgefäße, sodass sich das natürliche Verlangen nach mehr Essen, Trinken und anderen Dingen verstärkt, wodurch der eigene Wille und der Wunsch nach Ibadah, Gottesdiensten, schwächer wird. Wenn man aber fastet, ist es genau umgekehrt. Man stärkt den Willen und vertreibt den Shaitan und hat mehr Energie für Ibadah. Allah Azza wa Jal sagt über das Siyam, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Man unterlässt lebensnotwendige Dinge auf Zeit, um sich Allah zu widmen und wendet sich vom Fasten ab, um sich dem Jenseits zuzuwenden. Dadurch gewinnt man an Taqwa, an Gottesfurcht. Das ist die logische Schlussfolgerung. Wenn du dich vom Diesseits abwendest und dich dem Jenseits zuwendest, dann logischerweise wird dein Fasten wird dein Iman stärker. Und das ist auch der Sinn der Sache. Des Weiteren fühlt man mit armen, bedürftigen und hungernden Menschen mit. Das ist also eine praktische Art und Weise, wie man tatsächlich mitfühlt, wie andere Menschen fühlen. Wodurch man bescheidener wird, von Verschwendung Abstand nimmt und angespornt wird, zurückhaltender zu leben. Deswegen die Menschen, die fasten, sie sind die geduldigsten. Menschen, die viel fasten, sind die geduldigsten. Außerdem teilt man ihr Leiden für eine bestimmte Dauer und kann sie dadurch besser verstehen. Manche Menschen fragen, wo bleibt der Sinn des Fastens, wenn man den Tag verschläft und nachts wach ist und das Fasten quasi verschläft? Die Antwort lautet, Allahul Musta'an. Was in diesem Kapitel beschrieben wird, ist die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefastet hat. Wenn also heutzutage Menschen anders fasten als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist das allein ihr Problem. Aber dass man diesen Satz nicht falsch versteht, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist authentisch über ihn überliefert worden, dass er seinen I'tikafplatz, al-Mu'takaf, das heißt die Stelle in der Moschee, wo er sein Zelt hat aufgeschlagen, damit er dort die Nacht verbringt, schläft, diese Stelle hat er betreten nach dem Salat al-Fajr. Das heißt, er hat beim I'tikaf in den letzten 10 Nächten, hat er die Nacht im Gebet verbracht. Und nachher hat er, nach dem Fajr hat er sich schlafen gelegt. Das heißt also, es ist ein Unterschied, ob ich nachts wach bleibe, weil ich mich Allah subhanahu wa ta'ala widme und bete und Dua mache und Koran lese, dann habe ich sehr wohl das Recht, mich tagsüber auszuruhen. Oder ob ich nachts, möge Allah uns davor bewahren, vielleicht sogar Allah gegenüber ungehorsam bin und dann tagsüber auch noch verschlafe, dann habe ich sicherlich vom Fasten nichts gehabt. Deswegen, das Fasten soll einen dazu bringen, die Gottesfurcht zu mehren. Die Menschen sind in 3 Kategorien einzuteilen. Das eine Extrem, diejenigen, die nicht fasten. Das zweite Extrem, diejenigen, die fasten, aber nicht auf die vorgeschriebene Art, wie zum Beispiel die Juden, die Christen. Die goldene Mitte, auf ihr befinden sich die Muslime, sie fasten so, wie es von Allah Azza wa Jal vorgeschrieben wurde. Durch das Fasten bekommt der Mensch die eigenen Lüste, Neigungen und Bedürfnisse in den Griff. Die Menschen der goldenen Mitte sind in der folgenden Ayah beschrieben: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat, so wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort sein. An-Nazi'at, Vers 40 und 41. Auf die Leute der ersten Gruppe trifft die folgende Aya zu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Was meinst du wohl zu einem, der sich seine Neigung zu seinem Gott nimmt? Und deswegen sagte Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, al-hawa ilahun yu'badu min dunillah. Die Neigung ist eine Gottheit, die neben Allah angebetet wird. Das heißt also, gibt es Gottheiten neben Allah? Kommt darauf an, was du unter Gottheit verstehst. Wenn du unter Gottheit verstehst, jemand, der Eigenschaften hat wie Allah Azza wa Jal, dann sicherlich nicht. Aber wenn du unter Gottheit verstehst, Dinge, die angebetet werden, selbstverständlich gibt es viele Dinge, die angebetet werden neben Allah Azza wa Jal, aber sind eben falsche Gottheiten. Sind Gottheiten, oder sind falsche Gottheiten, das heißt, sie sind Geschöpfe, die der Anbetung nicht würdig sind. Möge Allah uns davor bewahren. Deswegen lautet die Antwort von so manchem, wenn man ihm sagt, lieber Bruder, unterlass dies, es ist haram, wie folgt, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Warum? Weil er seiner eigenen Neigung folgt. Und weil er nicht stark genug ist, die zu überwinden. Durch das Fasten entzieht man seinen eigenen Willen und stärkt ihn. Durch das Fasten erzieht man seinen eigenen Willen und stärkt ihn. Man lernt Dinge zu unterlassen, weil Allah Azza wa Jal es von einem verlangt hat. Dieser Wille hilft einem dann auch bei allen anderen Anordnungen Allahs subhanahu wa ta'ala. Was die Vorzüglichkeit des Fastens angeht, es gibt viele Beweise und Hinweise aus dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass das Siyam eine gewaltige Ibadah ist, zu der die Menschen verpflichtet worden sind. Allah Azza wa Jal sagt in einem Qudsi Hadith: Kullu amal ibn Adam lah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Alle Taten, die die Menschen verrichten, machen sie für sich selbst, außer dem Siyam. Dieses ist für mich und ich bin es, der dafür belohnt wird. Aufgrund dieses Hadithes sind manche Gelehrte der Meinung, dass das Siyam besser als das Salah sei. Besser als das Salah sei. Und andere Gelehrte sagen, dass das Salah besser ist als das Siyam. Und diese Ansicht scheint natürlich der Wahrheit richtiger näher zu sein. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde direkt gefragt, was ist denn diejenige Tat, die Allah am liebsten ist? Abdullah ibn Mas'ud fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Welche Tat hat Allah am liebsten? Er antwortete, das Gebet zur richtigen Zeit. Das Gebet zur richtigen Zeit. Außerdem sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Hadith, der von Thauban radiallahu ta'ala anhu überliefert worden ist, استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. Verhaltet euch aufrecht, doch ihr werdet nicht vollkommen rechtschaffen sein können, und wisset, dass die besten eurer Taten die Gebete sind. In einem anderen Hadith sagte Allah Azza wa Jal, الصوم لي, das Fasten ist für mich, also ganz alleine, وأنا أجزي به, und ich werde es vergelten, يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي. Er unterlässt sein Bedürfnis, sein Trinken und sein Essen, sein Bedürfnis, sein Essen, sein Trinken wegen mir. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَالصَّوْمُ جُنَّةُ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ. Das heißt, das Fasten ist ein Schutz und der Fastende freut sich zweimal. Einmal, wenn er sein Fasten bricht, und einmal, wenn er seinem Herrn gegenübersteht, wenn er seinen Herrn antrifft. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und der Mundgeruch des Fastenden ist bei Allah besser als der Geruch von Moschus. Moschus auf Arabisch Misk. Sicherlich kann man noch viel sagen über die Vorzüglichkeiten dieses edlen Monats und Vorzüglichkeiten über das Fasten. Wir werden aber inshallah ta'ala weitermachen mit den Regeln über das Fasten an sich. Und zwar geht es im zweiten Kapitel darüber, wann der Fastenmonat Ramadan beginnt und endet. Es gibt unterschiedliche Jahreskalender, den gregorianischen, der sich nach der Sonne richtet, und den Mondkalender. Im Islam geht es immer, bis auf Ausnahmen, um die Mondmonate, wie zum Beispiel beim Fasten von 2 Monaten als Sühne wegen Zihar oder andere. Im Mondkalender hat jeder Tag 29 oder 30 Tage. Der Monat Ramadan ist der 9. Monat und liegt zwischen Sha'ban und Shawwal. Woran man den Beginn festmacht? Es gibt 2 Zeichen, an denen man den Neubeginn eines Monats feststellen kann. Sei es der Monat Ramadan oder irgendein anderer Monat. Es gibt 2 Merkmale, an denen man den Beginn des Monats Ramadan erkennt. Erstens, der vorige Monat, das heißt Sha'ban, hatte 30 Tage. Denn es kann nicht sein, dass der Monat Sha'ban 31 Tage hat. Man hat also am 29. Schaban nach Sonnenuntergang keinen Neumond gesichtet und daraufhin am 30. Schaban nicht gefastet. In diesem Fall muss der darauf folgende Tag der 1. Ramadan sein, da kein Mondmonat mehr als 30 Tage haben kann. Man hält also nach Sonnenuntergang des 29. Schaban nach dem Neumond Aussicht, wenn der Himmel an diesem Abend wolkenfrei ist und es auch keine anderen Ursachen gibt, die eine Sichtung verhindern würden. Kann ja auch mal Sturm geben, Nebel geben, was auch immer, Regen. Und der Neumond nicht gesichtet wurde, so gilt der darauf folgende Tag unter Übereinkunft der Gelehrten als der 30. Schaban. Also, wenn die Sichtung frei ist, es keinen Grund gibt, warum man nicht den Neumond hätte sehen können am 29. Und er wurde auch nicht gesehen, dann bei allen Gelehrten, Ijma', ist der 30. der folgende Tag. Zweitens, das heißt die zweite Möglichkeit, warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat das Fasten abhängig gemacht vom Eintreffen des Monats, und das Eintreffen des Monats ist abhängig gemacht worden von was? Von der Sichtung. Zweitens, nach Sonnenuntergang des 29. Sha'ban wurde der Neumond gesehen. In diesem Fall hatte der Monat Sha'ban nur 29 Tage und der darauf folgende Tag ist der erste Ramadan. Ich denke, das ist klar. Denn wenn der Neumond gesehen worden ist von redlichen Menschen, dann kann niemand dieses Zeuges verwerfen, weil sie sagen, sie haben das gesehen. Das war's. Was ist für den Beginn von Ramadan, was für den Beginn von Ramadan gilt, gilt auch für sein Ende, bis auf die Anzahl der Zeugen. Bis auf die Anzahl der Zeugen werden wir später sehen, wie viele Leute müssen denn den Neumond gesehen haben, damit der Monat auch tatsächlich gilt, als gesehen gilt. Nach dem Neumond Ausschau halten. Nach dem Neumond Ausschau zu halten ist eine Kifaya-Fard. Es gibt verschiedene Arten von Pflichten, wie wir gesagt haben. Manche sind Pflichten und manche sind noch wichtigere Pflichten als andere und so weiter und so fort. Aber es gibt auch eine andere Einteilung von Pflichten. Pflichten, die jedem einzelnen Muslim auferlegt worden sind. Und es gibt Pflichten, die einer Gemeinschaft als Ganze auferlegt worden sind. Ja? Also Pflichten, das erste nennt man individuelle Pflichten. Das bedeutet, dass jeder Einzelne diese Aufgabe erledigen muss. Wie Allah sagte, oder ihr glaubt, euch ist das Fasten vorgeschrieben worden. Da kann nicht jemand sagen, okay, er fastet für mich, dann brauche ich nicht mehr fasten. Sondern jeder Einzelne muss fasten. Aber es gibt andere Pflichten, wie zum Beispiel dem Ausschau halten nach dem Mond. Wenn wir als Umma den Mond Ausschau halten müssen, nach dem Mond Ausschau halten müssen, da kann ich sagen, Alhamdulillah, die anderen haben das gemacht, dann brauche ich das nicht machen. Weil es nicht wichtig ist, dass jeder Einzelne es gemacht hat, sondern entscheidend ist, dass die Leute wissen, wann Ramadan ist. Und es reicht aus, wenn das eine Gruppe von Muslimen übernimmt. Wenn also ein Teil der Muslime diese Aufgabe übernimmt, entfällt sie den anderen. Gerade Islamstudenten auf dem Gebiet der islamischen Scharia sollten diese Sunna aufrechterhalten und Ausschau halten. Sollte sich niemand bereit erklären, muss jemand damit beauftragt werden, selbst wenn diese Person dafür bezahlt werden müsste. Warum? Weil es gibt eine Regel, sie lautet, مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Das heißt, wenn eine Pflicht nur dann umgesetzt werden kann, wenn man etwas Bestimmtes macht, also wenn eine Pflicht von einer bestimmten Sache abhängt, dann ist diese Sache, von der die Pflicht abhängt, ebenfalls Pflicht. Wie zum Beispiel das Salah. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das Salah zur Pflicht gemacht. Wir wissen, dass eine Bedingung des Salah ist der Wudu. Und deswegen ist auch, wenn du keine Wudu hast, ist der Wudu für dich Pflicht. Weil wenn Allah dich zum Gebeten aufgefordert hat, dann hat er dich auch zu allem automatisch aufgefordert, was du machen musst, um zu beten. Also könnte sein, eine Person hat keine Kleider und sie hat aber Geld, um Kleider zu kaufen, um ihre Aura zu bedecken. Dann sie ist verpflichtet, Kleider zu kaufen, die Aura zu bedecken. Warum? Weil Allah hat ihr das Beten auferlegt und für das Beten brauchst du Kleider und so weiter und so fort. Eine sehr wichtige Regel. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Und das Gelbe gilt natürlich auch für den Monat Dhul-Hijjah, weil davon hängt unsere Pflicht der Hajj ab. Was machen wir, wenn es bewölkt ist? Was machen wir, wenn es bewölkt ist? Wenn es bewölkt ist, sollte eine Sichtung nicht möglich sein, so sind die meisten Gelehrten. Im ersten Fall waren wir, wenn es nicht bewölkt ist und gemeint ist, wenn es keine Hindernisse gibt, den Neumond zu sehen, falls er da sein sollte. Sollte eine Sichtung nicht möglich sein, so sind die meisten Gelehrten der Ansicht, dass auch in diesem Fall der darauf folgende Tag der 30. Schaban ist. Der Beweis hierfür ist der folgende Hadith. Ibn Umar berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Monat hat manchmal 29 Tage, so fastet erst, wenn ihr ihn seht. Und brecht euer Fasten erst, wenn ihr ihn seht. Nochmal, der Monat hat manchmal 29 Tage, so fastet erst, wenn ihr ihn, das heißt den Neumond von Ramadan, seht. Und brecht euer Fasten erst, wenn ihr ihn seht. Das heißt, wenn ihr wieder den Neumond seht, aber diesmal von Shawwal. Er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sollte er verdeckt sein, dann schätzt ihn auf 30 Tage. Sollte er verdeckt sein, dann schätzt ihn auf 30 Tage. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß, dass der Mond manchmal nicht gesehen werden kann. Und er hat uns auch die Lösung dafür gegeben, was wir machen sollen. Er sagt, wir sollen einfach dann, wenn wir ihn nicht sehen können, diesen Tag nicht fasten von Schaban, sondern ihn einfach als den 30. Schaban werten und fertig. Nafir sagte, Nafir ist einer, ist ein Maula von Ibn Umar, das heißt ein Sklave, der von Abdullah ibn Umar freigelassen worden ist, und er war immer mit ihm zusammen und überliefert zahlreiche Hadithe über Abdullah ibn Umar. Nafir sagte, wenn es der 29. Schaban war, hat man für Ibn Umar Ausschau gehalten. Wenn man ihn gesehen hat, fastete er. Wenn man ihn nicht gesehen hat und die Sicht weder durch Wolken oder durch Trübheit blockiert war, hat er nicht gefastet. Wenn die Sicht durch Wolken oder Trübheit blockiert war, fastete er. Also gemeint ist einmal am Anfang des Monats oder am Ende. Ibn Umar pflegte mit den Leuten zusammen sein Fasten zu brechen und hielt sich nicht an diese Berechnung. Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Weil die Arten zu berechnen, also zu berechnen, wann der Monat Ramadan beginnt und endet, das war eine Sache, die ist schon damals bekannt gewesen. Das ist keine Sache der heutigen Zeit. Und schon damals, die Sahaba radiallahu anhum, haben sich, wie in diesem Hadith deutlich wird, nicht an die Berechnung gehalten. Und wir werden dazu, inshallah ta'ala, noch ausführlicher sprechen. Aber das ist ein klarer Hadith bei Bukhari und bei Muslim, dass das Fasten nicht abhängig gemacht werden darf von den Berechnungen. In einer anderen Version heißt es, der Monat hat mindestens 29 Tage, so fastet nicht, bis ihr ihn seht. Sollte er euch verdeckt bleiben, dann vervollständigt die Zahl auf 30. Das heißt, Allah Azza wa Jal, der diese Information dem Propheten gegeben hat, sallallahu alaihi wasallam, er wusste, dass manchmal der Mond nicht gesehen werden kann, und er wusste, dass die Muslime auch noch 1400 Jahre später da sein werden, und er hat ihnen allen das gleiche Gesetz gegeben. Das Gesetz lautet, wenn man ihn am 29. auf den 30. nicht sehen kann, dann ist der 30. Dann gilt der Tag darauf als der 30. Schaban und nicht als der erste Ramadan. Auch wenn es nach der Berechnung eigentlich der erste Ramadan schon sein könnte. Im Hadith von Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, heißt es, wenn ihr den Neumond seht, dann fastet. Und wenn ihr ihn wieder seht, dann brecht euer Fasten. Und sollte er euch verdeckt sein, dann fastet 30 Tage. Also wieder ein Hadith, diesmal in Sahih Muslim. Ein weiterer Beweis ist, dass ein Monat grundsätzlich 30 Tage hat. Sollte er einmal 29 haben, ist dieser eher die Ausnahme. Ein Monat hat nur dann 29 Tage, wenn man dies beweisen kann. Ansonsten bleibt es bei 30 Tagen. Das ist auch ein von Usul Fiqh interessanter Standpunkt, weil man grundsätzlich von einer Sache ausgeht. Wovon geht man aus? Dass der Monat 29 oder 30 Tage hat? Man geht von 30 aus, weil 30 ist die Vollkommenheit und das ist der Normalfall. Es sei denn, man hat ihn vorher gesehen. An dieser Stelle machen wir inshallah Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit, euch segnen für eure Anwesenheit. Und inshallah ta'ala werden wir morgen an dieser Stelle weitermachen. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.